Hier ein Sonderband für das Lunchbox-Faxgerät. Ja, ja, das Lunchbox-Faxgerät, die neueste Erfindung. Würde sehr ausfüllend sein. Hallo und herzlich willkommen zum vierten News-Podcast im Jahr 2018. Heute bin auch ich endlich wieder mit an Bord. Danke, dass ihr das letzten Monat so schön übernommen habt. Und ich begrüße in diesem News-Podcast auch mit dabei Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und hallo Bianca. Hallo Bianca. Hallo. Mit dabei ist auch Johannes. Hallo, schönen guten Tag. Und wer könnte noch mit dabei sein? Ich glaube, Olli ist auch mit dabei. Hallo Olli. Ja, willkommen zurück. Genau, da starten wir heute mit den News aus dem März 2018. Ihr kennt das ganze Prozedere, ja. Und beginnen mit einer internen Ankündigung. Wir haben am 16. März, also am Freitag der Leipziger Buchmesse, zu der wir auch gleich noch kommen werden, haben wir das 10-jährige Bestehen unserer Community gefeiert. Da nochmal herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben in diesen 10 Jahren. Das ist wirklich eine unfassbare Zeit. Ich habe das ja auch im Beitrag schon alles gut dargestellt, hoffe ich zumindest. Wenn ihr euch das interessiert, gerne mal dort reinlesen. Genau, am 16. März 2008 wurde das ConnenWiki gegründet, dann wenig später ConnenNews und ConnenForum. 2010 kam der ConnenCast dazu. Genau, und heute feiern, oder heute nicht, aber am 16. März 2018 hatten wir das 10-jährige Bestehen der Community gefeiert. Wir haben ja auch schon diverse andere ConnenCasts zu Jubiläen des ConnenWikis gemacht. Ich meine, zum 5-jährigen Jubiläum hatten wir damals einen ConnenCast gemacht und zu weiteren meine ich auch, aber nagelt mich da nicht fest. Ja, falls euch da irgendwas zu interessiert, gerne mal einen Beitrag nachlesen. Und wir hatten auch ein Gewinnspiel passend zu unserem Jubiläum. 10 Jahre ConnenWiki haben wir 10-mal einen Manga verlost, nämlich Band 1 von Detective Conan. Falls euch das interessiert, hättet ihr teilnehmen können. Das Gewinnspiel ist mittlerweile vorbei. Und die Gewinner wurden benachrichtigt, also auch danke da an alle, die uns beglückwünscht haben, die mitgemacht haben beim Gewinnspiel. Ich hoffe, dass ihr euch sehr über den Gewinn freut und dass wir vielleicht im 11. Jahr 11 Bände verlosen können oder im 20. Jahr. Und dass es das ConnenWiki und alle weiteren Projekte noch viele Jahre geben wird, macht mir auf jeden Fall einen Heidenspaß nach wie vor und ich denke allen anderen auch, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich damals zum Team des, ja, Conan-Projektes dazugestoßen bin und ja, das ist unglaublich, dass es inzwischen schon, dass ich schon ja fast 7 Jahre mit dabei bin. Absolut, also ich habe jetzt auch aufgehört zu zählen, wie lange ich schon dabei bin. Ich habe erst den Podcast immer als Fan in Anführungsstrichen mitgehört und ja, nun bin ich selber dabei. Kann auch jedem raten, sich in diese Community einzubringen, im Wiki, im Forum, wie auch immer. Es macht super viel Spaß. Ich habe super viele Freunde dadurch kennengelernt. Danke, Philipp, für diese Idee. Ja, bitteschön. Ja. Ja, wie schon angesprochen, haben wir noch eine weitere Meldung aus dem internen Bereich. Und zwar waren wir vom 16. bis zum 18. März auf der Manga Comic Convention 2018, bzw. Leipziger Buchmesse, auf der ja auch die Manga-Comic-Convention stattfand. Genau, ich war mit Kevin und Olli mit vor Ort. Wir haben dort auch noch ein paar weitere Benutzer getroffen. Auf unserem User-Treffen war sehr schöne Veranstaltung. Hat mir auch viel, viel Spaß gemacht, dort vor Ort sein zu können. Ja, an Eindrücken gab es ja auch wieder mal en masse. Genau, Egmont Manga war ja auch wieder mit vor Ort. Kaze war dort, Peppermint Anime, auch alle mit sehr guten Angeboten, muss man sagen. Bei Egmont Manga gab es ja schon den 5. Kaito Kid Band vorab zu kaufen. Bei Kaze die Blu-Rays zu Film 1 und 2 und weitere, also die Conan Boxen gab es dort auch zu kaufen. Bei Peppermint Anime gab es auch Magic Kaito 1412. Also war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ja, hat mir gut gefallen, die Buchmesse. Wie hat's dir gefallen, Olli? Ja, auf jeden Fall. Auch wieder super, wie eigentlich jedes Jahr. Und ja, das Community-Treffen ist immer ein Highlight. Und es ist einfach nur schön, mit allen so ein bisschen Zeit zu verbringen, weil man ja sonst sich nicht so großartig im realen Leben treffen kann. Da ist das immer eine schöne Möglichkeit. Und dann, ja, halt auch die ganzen Stände mit abzuklappern und sich mit den ganzen Neuheiten einzudecken. Und ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Freue mich auf weitere User-Treffen und würde mich freuen, wenn ihr auch mal mit dabei seid. Genau, ja, es geht ja auf jeden Fall weiter mit weiteren User-Treffen in diesem Jahr. Falls euch das interessiert, auch gerne mal im Conan-Forum vorbeischauen. Da posten wir immer die aktuellen Beiträge zu User-Treffen, die noch kommen. Wir sind auf jeden Fall auch auf der Dokumi in Düsseldorf und auf dem Japan-Tag in Düsseldorf. Beides Ende Mai, ich glaube 26. und 19. oder so um den Dreh. Und auf der Animagic sind wir auch wieder mit dabei. Die ist Anfang August in Mannheim. Und die Konichi steht auch noch an in Kassel. Da sind wir auch mit dabei, genau, im September. Volles Convention-Programm. Genau, falls ihr uns mal sehen wollt, gerne mal schreiben und @conannews in allen sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Wir können uns gerne treffen, da freue ich mich auch mal sehr drauf, die Community kennenzulernen und weitere Benutzer. Und ja, das macht mir immer sehr viel Spaß. Machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland, um mal mit dem richtigen, in Anführungszeichen, Programm zu starten. Und zwar ist der 5. Film Countdown zum Himmel seit dem 24. März jetzt auch bei Anime On Demand verfügbar. Schon zuvor hatte der Anbieter ja die Filme 1 bis 4 auch in HD und mit deutschen Untertiteln und japanischer Tonspur dort veröffentlicht oder nachgereicht sozusagen. Jetzt ist Film 5 dort auch erhältlich, also falls ihr den Film gerne mal anschauen wollt, könnt ihr das dort tun. Vorher war der Film ja nur bei Amazon Video verfügbar und ist es auch immer noch. Genau, also jetzt könnt ihr den Film auch bei Anime On Demand schauen, kostet wie gewohnt 2,99 € im Verleih für 48 Stunden oder 7,99 €, falls ihr den kaufen wollt. Und falls ihr Abonnent bei Anime On Demand seid, dann könnt ihr den Film so oder so gratis anschauen, also für die Abogebühren natürlich. Ja, der ist jetzt dort auch verfügbar und ich denke mal, dass es auch in den nächsten Wochen bis Monaten weitergehen wird mit den anderen Filmen, die ja noch fehlen, also Film 6 bis 15. Gut, dann noch der Hinweis, dass am letzten Dienstag, den 27. März, der 21. Film, der purpurrote Liebesbrief, hier in Deutschland nochmal im Kino lief. Er war ja letztes Jahr schon zweimal zu sehen mit japanischem Ton und deutschen Untertiteln. Jetzt lief der Film erstmals auch komplett auf Deutsch, also mit deutscher Synchronisation im Kino. Danke an Kase für dieses tolle Event. Genau, und wenn ihr den Film auch anschauen wollt oder diesen Kinotermin verpasst habt, was euch ja gar nicht passieren kann, denn ihr habt ja immer den Detektiv Conan Kalender vor Augen, gibt es auch bei uns im Newsblog immer mit aktuellen Daten und Terminen, dann könnt ihr euch den Film auch ab September auf DVD und Blu-ray zulegen. Hatten wir auch schon darüber berichtet, dass der Film dann am 28. September 2018 auf DVD und Blu-ray bei uns erscheint, dann auch mit der entsprechenden Synchronisation, die jetzt ja schon im Kino erstmalig angehört werden konnte. Es ist immer schade, dass es nur einmal läuft im deutschen Kino. Vielleicht, wenn es gut lief, mehrmals. Aber den Film haben wir ja jetzt auch letztes Jahr schon gesehen mit der japanischen Synchro, was schon obercool war. Ich glaube aber, ich hätte mich dieses Jahr auch genauso sehr gefreut, wenn er vielleicht ein-, zweimal mit deutscher Synchro erstmalig in Deutschland gelaufen wäre. Ist ja überhaupt mal cool, einen Conan-Film auf der Leinwand zu sehen, genau wie in Japan. Wer hat nicht schon mal davon geträumt? Ist natürlich immer ein bisschen der Terminslot, immer ein bisschen schade, dass es immer dienstags ist und immer so, naja, was heißt spät, das ist dann schon wieder besser, aber ist halt mitten unter der Woche. Da hat der ein oder andere halt doch am nächsten Tag Arbeit oder sonst was, Schule, Uni, und ist dann immer ein bisschen schade, wenn man das dann halt so mitten unter die Woche legt, finde ich. Das stimmt. Ja, und halt eben auch, dass es halt nur einmal läuft. Und ja, wenn man genau an dem Tag nicht kann, ja, dann hat man halt Pech gehabt. Das hätten sie vielleicht noch einen Ausweichtermin oder so finden können, aber ja, schade. Man Wobei er weiß es tatsächlich nicht ausgeschlossen ist, wenn der Film wieder so gut laufen sollte wie schon der mit Untertiteln, dann könnte er ja auch noch mal ein weiteres Mal im Kino laufen. Also es ist ja nicht natürlich auszuschließen, im nächsten Monat oder so. Aber halt auch wieder an einem Dienstag. Ja, es ist immer ein Dienstag tatsächlich. Das ist, ja. Ist leider so. Genau, wir haben ja auch noch Ende Mai, am 29. Mai läuft ja Episode 1 auch noch im Kino, auch mit deutscher Synchronisation. Also falls ihr das jetzt verpasst haben solltet, habt ihr vielleicht da noch die Chance, mal in euer Kino des Vertrauens zu gehen. In Deutschland und Österreich, in der Schweiz leider nicht. und euch dort die deutsche Synchronisation anschauen zu können von Episode 1 oder einfach von Detective Conan im Kino. Ist ein ganz anderes Erlebnis, das haben wir auch schon gemerkt, als wir damals im Kino waren zu den zu Film 21 in OMU. Also ist was anderes, als es per DVD zu schauen. Genau. Gut, dann machen wir noch weiter mit einer weiteren Meldung zu den Filmen, und zwar zu Film 1 und Film 2. Ich hatte ja schon in unserem Bericht zur Leipziger Buchmesse gesagt, dass es die beiden Filme dort auch schon auf Blu-ray zu kaufen gab. Und die sind ja mittlerweile auch schon seit einigen Wochen bei Anime On Demand in HD verfügbar. Jetzt könnt ihr die beiden Filme, nämlich Film 1 und 2, der tickende Wolkenkratzer und das 14. Ziel, auch auf Blu-ray kaufen. Genau, falls ihr da Interesse habt und die Filme noch nicht auf DVD habt, könnt ihr gerne zuschlagen. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen auch die Neueinsteiger quasi können dann jetzt direkt mit den Filmen 1 und 2 starten und dann, ja, sich eine neue Sammlung auf Blu-ray vielleicht aufbauen. Sieht doch endlich mal wieder besser aus im Regal, wenn man erst die DVDs hatte, dann auf die Blu-rays umgestiegen ist und jetzt dann doch die Sammlung komplettieren will. Es ist halt nur jedem selbst überlassen, ist natürlich wieder relativ teuer, die ganzen Blu-rays neu zu kaufen. Vor allem, weil die ja jetzt nicht jährlich, sondern relativ schnell hintereinander rauskommen. Und was macht man dann mit den ganzen DVDs? Verkaufen. Ja, also Leute, falls ihr die DVDs haben wollt, ich glaube, die gibt's jetzt günstig in nächster Zeit. Also ich habe die ganzen Filme schon in der damaligen Limited Edition auf DVD gekauft, von daher bietet sich jetzt der Umstieg auf Blu-ray nicht unbedingt an, wobei ich schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt hatte, aber die ganzen Filme nochmal zu kaufen, und ich habe die anderen ja schon, also das ist einfach sinnlos, zumal ich mir die dann ja auch auf Anime On Demand anschauen kann, also der Mehrwert ist da nicht gegeben. Aber falls man die Filme gerne auf Blu-ray sehen möchte, also auf ein gutes Bildmaterial Wert legt, dann kann ich schon verstehen, dass man da zum Upgrade greift und sich die Filme nochmal zulegt, also ist ja jedem selbst überlassen, wie er das handhabt. Genau, die Filme erscheinen ja jeden Monat zwei Stück, jetzt Film 1 und 2, und dann geht es im nächsten Monat mit Film 3 und 4 weiter und dann nächsten Monat 5 und 6. Ihr solltet das Prinzip verstanden haben, also die kommen tatsächlich recht flott, und zwei Filme im Monat sich zu kaufen ist ja auch eine Hausnummer, muss man sagen. Ein Film ist ja gerade noch im Rahmen des Möglichen, zumal wir als Detective Conan Fans ja sowieso nur einen Film pro Jahr immer bisher hatten. Ja. Machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir eine Information zu dem neuen Sonderband, nämlich Aufgewacht Kogoro, so heißt der neue Sonderband, der in Deutschland bald veröffentlicht wird. Es gab ja eine Umfrage zum Titel, wo alle Fans auf der EMA-Seite abstimmen konnten, welcher Titel jetzt gewählt werden soll für den neuen Kogoro Mori Sonderband, und gewonnen hat tatsächlich Aufgewacht, Kogoro, Ausrufezeichen, ja, hat sich durchgesetzt gegenüber Best of Kogoro Mori und Der schlafende Kogoro und Schlaf und Sühne, was ja irgendwie, naja, ja. Also Aufgewacht Kogoro, was haltet ihr vom Titel? Findet ihr den gelungen? Buh. Im Ernst? Also ich finde ihn ehrlich gesagt nicht gut. Wir hatten uns, glaube ich, damals darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, Best of Kogoro Mori oder Der schlafende Kogoro, dass das so unsere primären Wunschtitel gewesen wären. Schlaf und Sühne, das war ja weit abgeschlagen, aber dass Aufgewacht Kogoro gewonnen hat, hat mich überrascht und finde ich auch nicht so gut. Ja, überrascht hat es mich auch. Es ist vermutlich so ein guter Kompromiss zwischen Schlaf und Sühne, der viel zu übertrieben schwülstig ist quasi, ja. Und Der schlafende Kogoro und Best of Kogoro Mori ist vielleicht Leuten ein bisschen zu langweilig und Standard. Gut, kann ich auch verstehen, und zwischen diesen beiden Extremen ist dann Aufgewacht Kogoro vielleicht noch die beste Lösung, auch wenn ich ehrlich gesagt, also ich wäre ja schon ein Fan von dem einfach wirklich Standard durchnummerierten Best of Kogoro Mori gewesen, aber. Oder Kogoro Edition oder Selection oder irgendwie sowas. Naja, also ich habe mich mittlerweile an Aufgewacht Kogoro gewöhnt, muss ich sagen, aber hätte mich auch mit den anderen Titeln anfreunden können, außer Schlaf und Sühne, das wäre ein bisschen, naja, rausgerissen, so wie Karate und Orchideen. Naja, muss jetzt nicht. Ja, na gut. Ich finde den Titel ganz lustig. Ja, also mich hat es ehrlich gesagt auch überrascht, dass Aufgewacht Kogoro gewonnen hat, weil als ich das letzte Mal reingesehen hatte in die Umfrage, da lag, glaube ich, der, oh Gott, wer lag denn vorne? Ich glaube, Best of Kogoro Mori lag vorne. Und der Aufgewacht Kogoro war, glaube ich, so auf dem dritten Platz. Und deswegen, ja, war ich da sehr überrascht, dass die Fans dann doch sich diesen Titel gewünscht haben. Mein Wunschfavorit wäre ja dann doch der schlafende Kokoro gewesen, weil das ja sein Titel auch im Manga gewesen wäre und das wäre auch ein bisschen anders gewesen als die Best-of-Reihe. Wobei, was mir jetzt nämlich gerade durch den Kopf geht, ist, dass ja eigentlich Kogoro bei den Fällen, wo er als Charakter am stärksten glänzt, ja nicht schläft. Das ist ja das Ding. In den Fällen, wo Kogoro wirklich seine Momente hat, ist er ja deswegen immer wach. Deswegen ist aufgewacht Kogoro vielleicht in dem Sinne inhaltlich sogar ein bisschen besser, weil zum Beispiel, also wir sind uns ja alle einig, Kogoros Klassentreffen muss ja in die Kogoro Mori Edition rein. Also da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Und das ist ja explizit der erste Fall, wo Conan sagt, nee, ich betäube ihn jetzt mal nicht, sondern lass ihn mal selber glänzen. Aber ich möchte sagen, also ich glaube nicht, dass alle Fans bei der Abstimmung das im Hinterkopf hatten, nach dem Inhalt. Aber jetzt, wo du es sagst, hast du natürlich absolut recht. Also die Fälle, also wenn da nur Fälle in den Band reinkommen, wo er wirklich als schlafender Kokoro tätig ist, das wäre schon ein bisschen, nicht so gut, um das so zu sagen. Alle guten Momente von Kokoro liegen in den Fällen, wo er nicht schläft. Ja, genau. Sonst wäre es quasi wie die Sherry Edition und die wollen wir auf keinen Fall nochmal haben mit Kokoro. Ja, wir würden sie schon nochmal haben, wenn sie denn mehr Sherry wären. Ja, genau. Und ja. Ja, zum Inhalt ist ja bisher noch nichts bekannt vom Kokoro-Sonderband, aber sobald da irgendwas bekannt wird, lese ich das natürlich bei uns. Einen ungefähren Zeitraum, wann der Band in Deutschland erscheint, gibt es auch schon, nämlich im nächsten Winterprogramm, das EMA jetzt auch bekannt gegeben hat. Also zwischen Oktober 2018 und März 2019 wird der Band hier in Deutschland erscheinen. Ist auch wieder Deutschland-exklusiv, falls ihr das noch nicht auf dem Schirm hattet. Also auch wieder nur ein Band, der in Deutschland, Österreich, Schweiz und angrenzenden Gebieten erscheint. Genau. Ja, bleibt abzuwarten, ob danach noch weitere Bände folgen oder ob dann Emas Traum damit endlich erfüllt ist, ja, weil ja Kokoro war ja ihr Traum. Ich glaube, es reicht dann auch erstmal. Ja, von dem kann man ja auch so viel bringen. Der ist ja quasi in fast jedem Fall dabei, wo nicht die Detective Boys dabei sind. Das könnte man ja endlos weiterführen. Kokoro Sondereditions. Ja, Part 2. Strikes Again, Teil 3. Vor allem könnte man bei Best in the West auch noch was machen, also überall. Ja, Best in the West 2 und 3 sind auf jeden Fall noch drin. Potenzial gibt's da noch, vor allem an bestehende Bände anzuknüpfen oder auch neue zu bringen, also muss man dann sehen. Also eine dritte Shinichi-Edition, mit denen eben, wenn, wir haben ja jetzt inzwischen wieder ein bisschen was wir da reintun könnten, mehr als der letzte Band erschienen ist, von daher das noch, aber also ich glaube, ich sage das auch jedes Mal, wenn wir auf die Sonderbände zu sprechen kommen, aber ich habe wirklich langsam genug von deutschen exklusiven ja, Sonderbänden. Ich auch. Es ist zu viel. Es reicht jetzt. Was ich tatsächlich cool fänden würde, wäre so eine Fan-Edition, wo alle Fans abstimmen können über ihre Lieblingsfälle und die dann so gesammelt abgedruckt werden. Das fände ich nochmal cool. Ansonsten bin ich auch überdrüssig mit den ganzen Charakter-Sonderbänden. Das ist mir ein bisschen, keine Ahnung. Am Ende kommt noch ein Band, wo das Solar-Skateboard aufgetaucht ist, obwohl man dann nicht so viel Auswahl hat im Manga. Die Gadget-Sonderedition. Das wäre ein Sonderband. 5 Kapitel Solar-Skateboard, die einzigen 5 Kapitel. Oh, ja, das mit Ayumis Entführung, nicht wahr? Ja, Ayumis Entführung und der Fall mit dem Halbtod, ganz tot. Das kann man ja mit meinem Wunsch-Sonderband, dem Agasa-Sonderband, verbinden und dann auch gleichzeitig Agasas Erfindung mit reinbringen. Oh Gott, ja. Hier ein genau. Sonderband für das Lunchbox-Faxgerät. Ja, super. Ja, das Lunchbox-Faxgerät, die neueste Erfindung. Aber wir machen ein Agasa-Sonderband und dann der einzige Agasa-Fall, der nicht drin ist, ist der mit seiner Liebesgeschichte. Ja, der mit Fußball-Effekt. Oh. Ja. Mal nicht den Teufel an die Wand. Das ist Hashtag Emma-Style. Na, mal sehen, vielleicht kommt noch einer zu den Polizeifällen von Tokio hier, die ganzen Manga-Episoden wie hier das Love Story im Polizeihauptquartier. Das wäre mal was. Ja. 1, 2, 3, 4, stimmt, wie viel hatten wir? Ja, aber so ein Polizisten-Love-Story-Ding hätte ich auch tatsächlich großes Interesse dran. Na, mal sehen, irgendwas wird ja auf jeden Fall kommen, also ich denke mal, wir wollen es zwar nicht, aber wir kriegen es trotzdem. Also, wir wollen es nicht. Also schlecht ist es ja auch nicht, muss man jetzt auch so rum sagen. Das war ja nicht. Ja, ich meine, wenn EMA sagt, hey, wir bringen immer weiter Bände raus, weil die verkaufen sich, dann, das ist natürlich positiv. Ja, und Detective Conan Stuff ist Detective Conan Stuff, also da kann man nicht sagen, nee, sondern das ist ja per se erstmal gut. Ja, und vor allen Dingen ist ja auch das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Sonderbänden immer sehr gut. Genau, 20 plus Kapitel für 6 Euro, da kann man nichts sagen. Na gut, machen wir weiter mit dem nächsten Bereich der spoilerfreien Zone. Da haben wir noch nachzureichen den finalen Trailer zu Film 22 Zero The Enforcer. Und da weiß Lasse Näheres zu. Genau. Es wurde jetzt mit diesem Trailer wie immer der Song enthüllt, was ja immer ein sehr schöner Teil der Con-Trailer ist, wenn dann bis zur Mitte des Trailers ist die normale Con-Musik und dann kommt eben der diesjährige Song, der auch explizit sich diesmal auf den Filmtrailer bezieht, mit dem Zero auch im Lied. Ja, der Trailer hat vor allem die Szenen, die auch in den Teasern, die ich letztes Mal angesprochen hatte, in den Trailerfetzen auch vorkamen. Con und Amuro stehen im Konflikt. Es passieren Explosionen, Autos werden weggedrückt von der Explosionslast. Kogoro wird verhaftet. Ein Satellit stürzt auf Japan. Jetzt wissen wir auch endlich, was dieser Satellit, der immer in den Promotional Artworks und dem Poster aufgetaucht ist, ja, er stürzt scheinbar auf die Erde und auf Japan zu, was die NASA von Japan in Aufruhr versetzt. Und ja, es ist ein sehr fast schon langweiliger Trailer gewesen. Selbst, also der Film 21 Trailer und der Film 20 Trailer auch tatsächlich, haben mir irgendwie mehr gegeben als das, weil es ist sehr viel mehr Fokus diesmal auch auf Action tatsächlich. Weil normalerweise haben wir ja viel, dass wir solche Ausschnitte aus dem Film haben, wo die Charaktere irgendwas sagen, was dann so zu einer Struktur zusammengeschnitten wird im Trailer. Aber hier wesentlich mehr belanglose Action fast. Und was mich am meisten schockiert hat in diesem Trailer, war am Ende die Szene, falls wir uns die alle mal in Erinnerung rufen, wo Conan das Übliche macht, mit seinem Fußball den irgendwo hinzuschießen. Denn man kann sich jetzt vielleicht auch nochmal den Trailer ansehen, wenn man das jetzt hört und das nicht mehr in Erinnerung hat, denn der Fußball, den Conan schießt, ist ja natürlich aus CGI, das machen sie ja schon seit Jahren, aber die Szene ist halt bei Nacht und dieser Fußball, den Conan schießt, ist halt komplett hell, als ob es am Tag wäre. Das heißt, sie haben für diesen Trailer vergessen, das Fußballmodel, was sie da irgendwie reingerendert haben, der Lichtstimmung der restlichen Animation anzupassen. Wo ich mir so denke, was? ja. Das hier ist immer noch ein Kinofilm, oder? Oder auch die andere Szene, wo Conan mit seinem Skateboard halt von irgendwo runterspringt und landet. Und dann ist halt im Vordergrund die 2D-Animation von Conan, der sich bewegt, und im Hintergrund ist das CGI-Modell von einem Lastwagen, was sich bewegt, also mit der 3D-Animation, und das sieht einfach grässlich zusammen aus, weil du halt zwei verschiedene Zeichen, die sich simultan bewegen, hast, und das passt überhaupt nicht zusammen. Und es wird immer schlimmer mit dem CGI, und auch der Satellit sieht so unfassbar hässlich aus. Ich hoffe mal sehr stark, dass für diesen Trailer das ganze Rendering noch nicht final ist, denn Film 21 Trailer und Film 21 finale Version, da gab es tatsächlich Unterschiede zwischen Trailer und Film, wo dann noch mehr Details eingefügt wurden und noch Hintergründe überarbeitet wurden und alles. Und ich hoffe mal, dass sowas wie, dass der Fußball halt komplett hell ist in der Lichtstimmung, die überhaupt nicht dazu passt, bevor Con ihn überhaupt mit dem Fuß berührt. Also es ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie die Energie sein soll oder so. Der hat es einfach vergessen, dass das noch angepasst wird. Ja, entweder vergessen oder sie haben den Ball ein bisschen hervorgehoben, so, weil, oh, es ist ein Fußball, er ist cool und Conan wird damit jetzt gleich schießen. Das weiß ich echt nicht. Also, es kann natürlich sein, dass die sich wenig Mühe gegeben haben, aber es ist der verdammte finale Trailer. Die wollen ja, dass Leute diesen Kinofilm angucken. Müsste man sich nicht eigentlich gerade für so einen Trailer extrem viel Mühe geben schon? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das war ja, also mir sind auch die Punkte aufgefallen, die Lasse aufgezählt hatte, gerade das, also wirklich gerade das mit dem Fußball. Und auch im Forum haben wir schon ein bisschen darüber geschrieben, weil es halt doch wirklich den Eindruck erweckt, na, als hätten sie es vergessen. Und wenn man irgendwie das bei einem Teaser oder so nicht drin hat, okay, da kann man drüber wegsehen, der Teaser, der geht nur ein paar Sekunden, aber wirklich bei so einem finalen Trailer wirkt das schon mal sehr schlecht, muss man sagen. Und wir können nur hoffen, dass sie das für den Film verbessern oder nachrendern oder sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. Eine andere Sache, die sich jetzt auch geändert hat, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist bei den Anime-Episoden, wozu wir auch noch kommen. Nachdem der Trailer rausgekommen ist, wir erinnern uns ja alle an das aktuelle Ending. Das ist ja vor allem Conan und Amuro, die halt bei Nacht so ein bisschen laufen und so. Und tatsächlich ist das jetzt so, dass seit dieser Trailer raus ist, vorher war das so, dass die halt, da war eine Sternschnuppe am Himmel und am Ende laufen sie halt auf so einen Stern zu am Himmel, so quasi wie der Nordstern irgendwie so. Hey, yeah, wir laufen in unsere Zukunft. Seit der Trailer raus ist, ist es keine Sternschnuppe mehr, sondern ein kometenartiges Objekt. Und auch am Ende ist es kein Stern mehr, sondern quasi der herabstürzende Satellit. Das heißt, das Ending wurde dementsprechend angepasst, nachdem der Trailer rauskam, dass das jetzt nicht mehr einfach nur irgendwie so eine Sternschnuppe ist, sondern wirklich der Film 22-Satellit, der scheinbar gerade auf die Erde stürzt. Hab ich so auch noch nicht erlebt, ehrlich gesagt, dass sie das so angepasst haben mit dem Film und so. Aber dann macht es ja schon, es macht jetzt immerhin mehr Sinn, dass Amuro irgendwie in diesem Ending erscheint, weil vorher haben sich Leute gedacht, hä, warum jetzt ausgerechnet Amuro in dem Ending? Aber jetzt macht es natürlich mehr Sinn, wenn es den deutlichen Filmbezug dazu hat. Ich finde es überhaupt interessant, dass gerade so eine Amuro-Welle ausgebrochen ist. Vielleicht halt wegen dem Film oder so. Klar, ist ein interessanter, netter Charakter, aber ein ganzer Film, der sogar, ja, der sogar seinen Namen trägt, ist schon irre. Also, dass der Charakter so groß rauskommt. Ja, ist nach Film 20 einfach durch die Decke gegangen, vor allem natürlich auch zusammen mit Akai. Und nicht nur halt die Rivalität, sondern natürlich auch hier die süße homosexuelle Romanze, die die Fangirls in Japan so lieben, ist natürlich auch durch die Du Decke gegangen nicht? und Amuro als Charakter natürlich auch, was vermutlich auch mit seinem Synchronsprecher zu tun hat, Toru Furuya, den man ja aus Gundam kennt. Also, da ist schon alles drin. Wobei es mich dann ja noch mehr überrascht, dass Akai in dem Film komplett ausgespart wird. Weil, also, ich meine, selbst, ich kann mir nicht vorstellen, dass Akai jetzt in dem Film auftaucht, weil er ist nicht im Poster, nicht im finalen Poster, in keinem der Teaser oder sonst irgendwelchen Merchandise ist irgendwo Akai zu finden. Und ich meine, da kann man jetzt, selbst wenn man jetzt sagt, irgendwie, oh, das ist irgendwie ein Twist im Film, das verheimlichen die nicht so, dass sie ihn komplett wirklich aus jeder Promotion aussparen. So sehr legen die Filmmacher keinen Wert darauf, dass der Twist im Film überraschend ist, als dass sie nicht im Vorfeld ordentlich Akai versus Amuro raufhauen, wenn Akai im Film sein sollte. Also ich glaube jetzt, wo auch im endgültigen Trailer nichts von Akai zu sehen ist, glaube ich, dass man wirklich, also mehr als ein Cameo, wenn überhaupt, kriegt er wohl im Film nicht. Was mich ehrlich gesagt überrascht war, eigentlich war Akai ja nicht nur in der Popularität von Amuro, sondern auch in der Geschichte von Amuro eigentlich immer ein wichtiger zentraler Bestandteil und Motivation. Aber vielleicht wollte man das einfach jetzt auf Conan projizieren. Also da ist ja jetzt, soll ja dieser Konflikt Conan versus Amuro sein. Und vielleicht hätte da als Akai wäre da ein Übergewicht auf einer Seite entstanden und vielleicht haben die sich deswegen entschieden, nicht reinzunehmen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das kann sein, oder? Der ganze Film ist wie so eine Fanfiction. Irgendjemand mochte Amuro und hat gesagt, lass mal einen Actionfilm von Conan machen. Und Amuro ist so toll und den stecken wir in den Vordergrund. Sieht super aus. Und Akai wurde vergessen, weil den mochte anscheinend keiner oder so. Wer weiß, was die für Gründe hatten. Shuichi Ikeda war zu teuer. Ja. Konnten wir uns nicht leisten, sorry. Wir mussten so viel Qualität auf die CGI-Effekte. Das hat zu viel Geld gekostet. Es ist ja zum Glück auch nicht mehr lange. Im nächsten Monat wissen wir dann schon mehr, was im Film genau passiert. Ja, bis dahin heißt es noch abwarten, abwarten, Wissen wir, abwarten. die Genau. Japaner wissen zuerst. Genau. Mal sehen. Ja, dann hat Lasse auch noch eine weitere Information zu Gosho Aoyama für uns, nicht wahr, Lasse? Richtig, denn es ist jetzt passiert, vor nicht allzu langer Zeit, Mitte März, ist es passiert, dass Gosho Aoyama eine Party hatte, nämlich eine Gosho Aoyama und Rumiko Takahashi 200 Millionen Bücher Party. Also wir hatten ja letztes Jahr darüber berichtet, dass er diesen Meilenstein erreicht hat, und Rumiko Takahashi, die ja im selben Verlag vor allem tätig ist und sowas gemacht hat, hier irgendwie sowas, Ranma ein halb Inuyasha, ne? Kennen wir ja alles. Das ist ziemlich unfair, sie ist eigentlich so viel berühmter als er. Naja, egal. Die hatten jedenfalls vom Verlag eine gemeinsame Party. Und ein Redakteur, der tätig ist bei den Weekly Shonen Sunday und Big Comic Magazin von Shogakukan, hat dann getwittert, dass Gosho Aoyama auf dieser Party wohl gesagt haben soll, dass er eine Woche vor der Party einen ersten Rough Draft, also was, wenn man im Band 83 hinten die Geheimakte gelesen hat, sieht man ja diese ganz groben Bleistiftzeichnungen und Skizzen, das ist damit gemeint, die hat er wohl für ein neues Conan-Kapitel fertiggestellt, soll er auf dieser Party gesagt haben, und angeblich soll der Manga bald weitergehen. Dieser Tweet wurde danach recht schnell gelöscht von dem Redakteur. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Redakteur ist. Es wurde so vom japanischen Internet kolportiert, dass der ein Redakteur sei. Und da waren auch Fotos dabei von der Party. Also wo man so Gruppenfotos gesehen hat von halt ganz vielen Gästen und so, wo auch Gosho Aoyama und Rumiko Takahashi eben dabei waren. Und die Party hat auf jeden Fall stattgefunden. Das ist alles. Also, da ist wohl bestimmt irgendwie was dran, vielleicht, aber wir haben keine konkrete Ankündigung jetzt aktuell, was ob und wann der Manga weitergeht. Wenn er eine Woche vor dieser Party dieses Ruhemanuskript fertiggestellt hatte, dann dauert es vermutlich noch mindestens eine Woche, das zu zeichnen. Und Manga-Kapitel sind in der Regel so ein Monat bis drei Wochen vor Magazinveröffentlichung fertig. Das heißt, eine Veröffentlichung ungefähr zu Filmstart, das würde so ungefähr passen. Nun müssen wir wieder mal dazu sagen, dass wir ja natürlich ein bisschen vor dem Sonntag hier aufnehmen, an dem das veröffentlicht wird, logischerweise. Und eventuell, ganz eventuell, könnten wir jetzt schon eine News online haben, dass der Manga weitergeht. Wenn es jetzt schon die Ankündigung, wenn es wieder super blöd kommt, ne? So wie beim letzten Mal. Lass mich spüren, herauf. Ja. Mit dem Trailer. Dann kommt jetzt zwischen Aufnahme und Veröffentlichung dieses Podcasts die verdammte Ankündigung, dass der Manga weitergeht. Juhu! Das heißt, alles mit Vorsicht zu genießen jetzt. Das kann aber passieren. Nur fürs Protokoll, nicht, dass sie sagen, was labert er da, ist doch schon angekündigt. Ja. Wir haben aktuell nur noch die Gerüchte und sind weiterhin offline zu. Lasse hat die Glaskugel bei sich gepachtet, falls es tatsächlich so sein sollte. Fragen, wie ich nächstes Mal was passieren soll, und dann geschieht das auch. Ja. Also ich denke auch, das Wichtigste ist ja, dass es Aoyama gut geht, dass da nichts Größeres passiert ist, und wenn es denn weitergeht, dann auch meinetwegen ein bisschen langsamer als sonst. Das ist ja alles kein Ding. Hauptsache, es geht ihm gut und es geht weiter, und ja. Machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Das ist auch der letzte Bereich denn heute. Der Manga in Japan fällt ja wie gewohnt dann aus. Deswegen auch der Hinweis zu Gosho Aoyama hier vorweg. Jetzt kommt der Anime in Japan mit den 4 Episoden, die heute erschienen sind. Wir beginnen mit den ersten beiden Episoden 894, 895. Die benachbarte Schlussfolgerungsshow im Edo-Stil. Und den Fall wird uns jetzt Bianca vorstellen. Ja, genau. Also erschienen sind die Episoden natürlich nicht heute alle 4, sondern im Laufe des letzten Monats. Genau. Es waren 2 Zweiteiler. Gott sei Dank bleibt nichts offen für diesen Monat. Die ersten beiden Episoden 894 und 95, da haben wir wieder Ran, Conan, Kokoro im Wohnzimmer. Und Kokoro ist natürlich mal wieder dabei, einem seiner liebsten Hobbys zu frönen, nämlich dem Pferderennen, wo er leider ziemlich enttäuscht auf der Couch sitzt, weil er das ganze Geld verwettet hat. Ran ist natürlich sauer, Conan kann auch nur den Kopf schütteln, findet dann aber in Kokoros Portemonnaie tatsächlich ein Wettticket, das 100 Millionen Yen wert ist. Nee, nicht 100 Millionen, 1 Million Yen. 1 Million Yen? Waren es 1 Million Yen? Ja, ich glaube, es war 1 Million Yen. 100 Mann. 100 Mann, ja, 1 Million. Also 110.000 da. Und natürlich ist Kogoro hell begeistert, Ran braucht gar nicht mehr kochen. Kogoro nimmt die beiden mit ins Sushi-Restaurant ums Eck. Und dort sind sie die ersten Gäste. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus für ein kleines Sushi-Restaurant, aber ist in Japan eigentlich fast nicht unnormal. Die Restaurants sind generell alle klein in Tokio und manchmal sitzt man halt auch alleine da. Aber das bleibt bei denen nicht lange so. Es kommen noch 3 weitere Gäste und kurz darauf auch eine empörte Frau, die ihr Portemonnaie per GPS getrackt hat, weil ihr Handy auch noch dort drin lag. Und das Wichtigste daran ist, sie hat tatsächlich ein Pferderennen-Wettticket verloren, was 1 Million Yen wert ist jetzt nach diesem Rennen. Die Frage ist natürlich, wer von den 3 Verdächtigen, ein junger Mann, ein Mann mittleren Alters und eine ziemlich zickige Frau, denn der Täter ist, der dieses Ticket ihr in der Bahn gestohlen haben soll. Und ja, nun ist Kogoro natürlich in einer brenzligen Lage, denn er hat sein eigenes Ticket gar nicht selber gekauft gehabt. Er hat das nämlich nach einem Zusammenstoß mit irgendjemandem in seinem Portemonnaie gehabt. Also die beiden sind zusammengestoßen, beide Portemonnaies sind auf den Boden gefallen, Kogoro hat seine Sachen zusammengesammelt, dabei aus Versehen dieses Ticket, das nicht ihm gehörte, mit aufgesammelt und jetzt will er das Ticket natürlich nicht mehr hergeben. Er hat schließlich gerade 3 extra Special Menüs im Sushi-Restaurant bestellt und nun versucht er das Ganze natürlich zu verheimlichen. Der Kellner, der interessanterweise eine Augenklappe trägt, was ihn für Conan natürlich gleich rumverdächtig macht, versucht das Ganze mitzuermitteln. Er steht eigentlich anfangs hinter Kogoro und es kommt auch überhaupt nicht in Frage, Kogoro zu verdächtigen. Aber da der sich natürlich jetzt besonders auffällig verhält, glaubt ihm das auch keiner. Letztendlich kommt es dann kurz vor knapp aber wieder dazu, dass Conan den Fall per Betäubungsnadel aufklären muss. Wie soll ich den Fall bewerten? Also, wir haben keine wirkliche Veränderung der Location. Also, es spielt sich hauptsächlich wirklich nur in diesem Sushi-Restaurant ab. Und auch in einer relativ kurzen Zeitspanne. Für einen Zweiteiler hat man also relativ viele Details, die dann halt in diesen insgesamt 40 Minuten aufgeklärt werden können. Ich fand den Fall daher nicht sonderlich überragend. Und was die Hauptgeschichte angeht, bringt die das Ganze ja auch nicht sonderlich voran, außer dass man jetzt noch einen neuen Verdächtigen hat, der rum sein könnte, was ich irgendwie so gar nicht glaube. Aber es ist schon verdächtig, dass dieser Kellner seit neuestem erst als Vertretung für einen anderen Kellner in diesem Restaurant arbeitet. Und der andere Kellner hatte zufällig einen Autounfall? Zufällig, ja. Also irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich wollen die uns auch so ein bisschen teasen damit. Ich glaube noch an nichts, vielleicht würden andere Leute viel mehr dahinter sehen. Naja, ansonsten würde ich den Fall irgendwie durchschnittlich mit 3 Sushi-Maki-Röllchen bewerten. Besonders das Ende ist übrigens ganz gut, was ich vergessen hatte zu sagen. Ran und Conan zwingen Kogoro natürlich, das gefundene Ticket bei einer kleinen Polizeistation abzugeben. Denn alle Zuschauer sollen lernen, Kinder, was ihr findet, das gebt ihr bitte irgendwie im Fundbüro ab oder sonst wo, wo der, der es verloren hat, es leicht wiederbekommen kann. Besonders wenn es um viel Geld geht. Man sollte ja auch nicht zum Dieb werden, ne? Und Ehrlichkeit währt am längsten, vielleicht gibt es ja sogar einen Finderlohn. Lernt das daraus. Ja, schöne Botschaft, die uns die Episode da mitgibt zu Leiden von Kokoro, aber zu unserer Belustigung. Ja, war eine interessante Episode, muss ich sagen, aber mehr als 3 von 5, Sushi hatten wir schon, 3 von 5 Handys vergebe ich auch nicht, weil, ja, es war eine unterhaltsame Episode, man konnte sie sich angucken, es war eine Manga-Umsetzung, von daher war ein bisschen Spannung mit drinne, auch die ja, Frage, wer sozusagen der Täter war und wie er dieses Beweisblut sozusagen, was ja die Bestohlene auf der Kleidung des Täters hinterlassen hat, was aber nicht da war, wie das dann abhanden gekommen ist, war dann recht interessant. Ja, das ist wirklich interessant. Da lernt man mal, wie man Blutflecken wieder aus Hemden rausbekommt. Mit einfachen Hausmitteln. Und schon wieder was gelernt. Also, Content gucken ist immer gut. Ich hab's immer gewusst. Ja, ansonsten auch, wie Kokoro immer mehr in die Ecke gedrängt wird mit seinem, ich hab hier mein eigenes Ticket und das gehört mir und nicht das gestohlen. Das ist auch schön mit anzusehen, wie er da so versucht, sich da rauszureden. Gar nicht auffällig. Ja. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, hatte ich ja schon die Bewertung gesagt und auch Hauptstory-mäßig geht's eigentlich auch so gar nicht voran, selbst dass es wird ja nur gesagt, hier einäugiger Mann mit Verletzung eventuell rum, aber ja, das kann man sich auch denken, wenn man den nur sieht vom Aussehen her und von daher ist da auch nichts weiter passiert. Ja, von daher. Wenn ich da wenn ich da kurz einhaken dürfte, hast du ja gesagt, so storymäßig ist nicht so viel passiert. Ist ja ein bisschen schwierig, so das so zu sagen, weil eigentlich haben wir ja einen neuen Ruhmverdächtigen, der eingeführt worden ist. Nur wenn man das mal vergleicht mit Rumi, die eingeführt worden ist, war das letzten Monat, glaube ich. Oder ist das jetzt schon länger her? Ne, ich glaube nicht. Dann ist das schon. Das war so ein Badass-Charakter, der da eingeführt wurde. Ich weiß nicht. Und jetzt haben wir hier so. Geht das so ein bisschen vor sich hin, tröpfelt das vor sich hin. Ich fand's, mich hat die Episode interessiert, weil ich wissen wollte, wie das Charakterdesign von Kanenori Wakita tatsächlich aussieht. Das hat mich interessiert und ich fand auch so gut, wie du schon gesagt hattest, wie Kokoro immer so ein bisschen in die Ecke gedrängt wird. Ich musste richtig lachen, als die Frau, die sich dann so vor Kokoro aufgebaut hat und gesagt, Moment mal, warum wird der hier überhaupt nicht untersucht und zeigt noch schön mit dem Finger so drauf in so einer richtig ausladenden Bewegung. Das war so tatsächlich das Highlight für mich in der Episode, aber ansonsten war das schon arg schwach und was mich auch sehr gestört hatte, ich hatte da ein bisschen mehr drauf dann geachtet, war die Animationsqualität, dass dann teilweise, ich hatte es auch schon im Forum geschrieben, ganz am Ende gab es so eine Szene, wo dann die Kamera ausfährt, Kokoro sitzt Ran und Conan gegenüber und sie gucken eigentlich im Manga, gucken sie auf Kanenori Wakita und die Frau, die daneben steht, neben diesem Tisch, aber da hatten sich die Animationsleute halt keine Mühe gegeben, die zu zeichnen und es wirkt dann ziemlich bescheuert, wie Kokoro dann einfach ins Nichts guckt und man hat diese Szene sogar dann recycelt für den zweiten Teil, wo man die nochmal verwendet hat, wo ich mir dann dachte, ach, das muss doch nicht sein, das hat mir das alles so ein bisschen madig gemacht, deswegen fand ich das nicht so gut. Und was ich noch anmerken wollte, Wakita sagt ja am Ende auch noch in puncto Story-Relevanz, dass er ja gerne Kokoros Lehrling werden möchte, nach Hondo Eske und Zero haben wir dann vielleicht einen und weiteren Lehrgang. Conan sagt noch einen. Ja, genau, Conan bemerkt das selbst, Süfisan. Von daher können wir uns da sicherlich nochmal auf den einen oder anderen Fall mit ihm einstellen. Klar, er ist Ruhmverdächtiger, aber ich fand es halt als Auftakt schon schwach, deswegen auch kann ich höchstens 3, aber eher 2,5 Sushi-Röllchen, Augenklappen vergeben. Naja, also so negativ würde ich den Fall jetzt nicht bewerten, also es ist halt ein solider Fall, dass die üblichen Spielereien mit den chemischen Reaktionen in Bezug auf Blut. Ja. Ich habe mich zu dem Fall ja schon genug geäußert in japanischem Manga, deutscher Manga. Ich fand ihn insgesamt solide. Interessant ist noch vielleicht die Auswahl des Synchronsprechers von Kanenori Wakita. Denn er wird gesprochen von Shigeru Shiba, der in Japan bekannt ist als Erzähler bei Fist of the North Star. Bei Dragon Ball spricht er Pilaf, Raditz und Garlic Junior. Und Buggy den Clown in... Und Buggy den Clown in One Piece spricht er. Unter anderem. Und laut Wikipedia ist er der Mentor gewesen von Megumi Hayashibara, die ja bekannterweise die Synchronsprecherin von Haibara ist. Laut Wikipedia ihr Mentor in Sachen Voice Acting. Naja, und er hat auch mitgespielt in Urusei Yatsura. Dort hat die Rolle des Megane gespielt. Und wir wissen ja, dass die Synchronsprecherin von Rumi Wakasa die Synchronsprecherin von Lum aus Urusei Yatsura war. Der Hauptfigur eigentlich. Der wichtigsten Figur in dieser Serie. Und ja, das mit den Synchronsprechern ist teilweise ja nicht so zufällig, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Hat das eine Bedeutung? Man weiß es nicht. Aber naja, Rumi Wakasa ist auch benannt nach Rumiko Takahashi, der Macherin von Urusei Yatsura, laut Gosho. Hat das vielleicht noch irgendeine Bedeutung? Wer weiß es schon so genau. Und ich dachte immer, Rumi wäre nach Rum benannt. Ah. Nach Akasa. Na gut. Super lustig, Philipp. Möchtest du das noch ausführen? Nein, möchte ich nicht. Gut. Eine andere Sache, wo wir ja gerade hier mit Blut zu tun haben. Im Manga ist es ja so, dass dieser Fall jetzt vor dem Fall im Café Poirot kommt, wo wir Muga Yori, den Butler von Mimiji, zum ersten Mal kennenlernen. Und da ist es auch so, dass Takagi erwähnt, dass ja vor kurzem hier gleich nebenan ein Fall passiert sei, wo sich auch der Täter Blut aus dem Ärmel gewaschen hat. Wo Megure dann auch sagt, das hat doch mit unserem Fall überhaupt nichts zu tun. Aber Bourbon kriegt das mit und fragt ja auch mal nach, ach so, ist so ein Fall hier in der Nähe passiert, das ist ja interessant. Im Anime, ich weiß jetzt gar nicht, haben sie diese Szene rausgeschnitten in der Szene in der Mordfall im Café Poirot Anime-Adaption? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr, aber das ist natürlich schon interessant, dass das jetzt quasi umgedreht wurde und wir eigentlich im Prinzip dürfte die Szene da nicht drin gewesen sein. Und das ist ja im Manga, bisher ist damit nichts passiert, aber das ist ja schon interessant, dass Takagi das erwähnt und Bourbon so sagt, ach so, ja, das ist ja passiert, das ist ja interessant, komisch, und sich dafür so scheinbar interessiert, wo natürlich schon Leute sagen, ah, kommt jetzt irgendwas mit Bourbon, dass auf Wakita aufmerksam wird und könnte das irgendwie eine Bedeutung haben und so, was jetzt im Anime durch diese Umstellung so ein bisschen rausfällt, was potenziell vielleicht schade wird oder beziehungsweise mal wieder ein Plothole ergeben könnte. Das ist ja in diesem Podcast nicht das Einzige, was ein Plothole ergeben könnte. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal zur nächsten Episode kommen. Genau, nämlich Episode 896 und 897, die Frau mit den weißen Händen. Und wer diese Frau ist, das weiß Olli. Ja, das weiß ich, das verrate ich aber natürlich nicht. Nein? Doch, Olli, nein. Komm schon. Deswegen gehen wir jetzt gleich über zur Episodenvorschau. Nein, natürlich nicht. Also wir gehen noch kurz auf diese beiden Episoden ein, die ja auch eine Manga-Umsetzung sind. Ja, es beginnt im Prinzip damit, dass wir ein Gespräch mitbekommen zwischen einem Profigolfer Tego und seiner Freundin, dem Model Kurumi. Und er möchte halt als Profigolfer in die USA reisen. Und ja, sie freut sich schon total drauf, dass sie sozusagen, ja, anderes Land und so, wird richtig toll. Und er sagt dann halt zu ihr, ja, aber da ich da quasi neu anfangen will und mich um meine Karriere auch so neu kümmern will, ja, will er komplett neu anfangen und deswegen will er alleine dahin fahren, ohne sie. Und ja, sagt im Prinzip zu ihr, dass er die Beziehung zu ihr beenden möchte, was sie überhaupt nicht schön findet und sagt hier, ja, wenn du dich jetzt einfach so von mir trennst, dann will ich aber Schmerzensgeld haben in einer beträchtlichen Höhe und wenn das nicht eintritt, dann geht sie zu ihrem Vater, der ein, ja, bekannter, berühmter Anwalt ist, also sehr gut ist und ja, das gefällt ihm jetzt dann auch nicht so, deswegen sagt er, okay, dann machen wir es so, du kommst heute Abend zu mir, wir besprechen das Ganze in aller Ruhe und ja, dann klären wir das nachher. Und dann ist sie damit einverstanden und ja, geht dann, macht sich dann sozusagen auf den Rückweg und er murmelt dann nur noch so leise vor sich hin, dass sie sich mal auf dieses letzte Abendmahl freuen soll. Und ja, dann geht er sozusagen in seine Wohnung zurück und macht die Tür zu. Und dahinter erscheint Rumi Wakasa, denn die wohnt direkt im Apartment nebenan und ja, lächelt leise in sich hinein. Dann begleiten wir Rumi quasi in die Tatern-Grundschule, wo ja, die Detective Boys eine Aufführung proben von einem ja, alten japanischen Theaterstück. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall spielt Conan halt die Hauptrolle und ist da sehr überzeugend. Und die ganze Klasse ist ja euphorisch dabei, das Theaterstück vorzubereiten. Rumi hat auch ihren Teil dazu beigetragen, indem sie einen Tiger gemalt hat. Leider aufgrund ihrer Tollpatschigkeit versaut sie diesen, indem sie Farbe drüber kippt und sagt dann, ja, ist kein Problem, ich kann den neu malen, das geht über Nacht ganz schnell. Sie hat nur ein Problem damit, weil der muss ja an Conan angepasst werden und deswegen gehen die Detective Boys mit Conan und Ai quasi zu Rumi nach Hause in die Wohnung, um halt diesen Tiger nochmal neu zu malen. Ja, nachdem sie damit fertig sind, hören sie dann halt laute Musik aus der Wohnung ihres Nachbarn, halt von diesem Golfer. Genta rennt dann darüber, klopft an die Tür, aber weil sich halt keiner rührt, öffnet er eben kurzerhand die Tür, tritt ein, zieht den Stecker der Stereoanlage raus, ja, dreht sich um und findet dann, ja, blutüberströmt den Profigolfer und seine Freundin, ja, auf dem Boden vorliegend. Der Golfer hat überlebt, er erholt sich dann wieder, steht auf. Ja, seine Freundin leider nicht, die ist, ja, leider ums Leben gekommen. Wie, das ist die Frage, denn er will eine, ja, mysteriöse Frau in Weiß gesehen haben mit einer Sonnenbrille und einem Hut. Und die soll ihn an der Wohnungstür betäubt haben mit einem Elektroschocker. Naja, und dann ist er halt wieder wach geworden. Neben seiner Freundin, die halt tot war. Und deswegen sagt er hier, die Frau in Weiß, Inspektor Megure, oder Kommissar Megure, im Anime Inspektor, das ist die Täterin, die müssen sie finden. Ja, dann begleiten wir quasi Inspektor Megure und Takagi, wie sie in dem Apartment-Block Ermittlungen anstellen und ja, Überwachungsbänder auswerten, die Tatwaffe finden, einen Golfschläger aus der Wohnung und ja, sich quasi mit der Suche nach der mysteriösen Frau in Weiß beschäftigen. Conan ist allerdings ja, mal wieder auch mit am Ermitteln, hat so seine Zweifel über diese Frau in Weiß und denkt natürlich, dass der Profigolfer seine ja, die Tat begangen hat. Was dann von Rumis Äußerung nochmal bestärkt wird, indem sie halt von dem Treffen erzählt hat, was ich am Anfang der Episode geschildert habe. Ja, und dann ist sozusagen die zentrale Frage, ja, wer ist die Frau in Weiß? Hat sie was mit dem Mord zu tun? War es doch der Profigolfer? Wenn ja, wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Ja, das ist sozusagen die zentrale Frage innerhalb dieser zwei Episoden, die ihr euch gerne selber anschauen dürft und die ich euch ja gerne ans Herz lege, denn wie ich finde, war das eine sehr gelungene Umsetzung des Manga-Falls. Mir hat die ja, Entwicklung der Geschichte sozusagen ganz gut gefallen, dass wir am Anfang quasi so ein bisschen das Geschehen an der Grundschule mitbekommen haben und dann ja, wie die Kinder da alle ihre Sachen gemacht haben, da mit dem Theaterstück und das vorbereitet haben. Dann haben wir noch einen kurzen Einblick in Shinichis Kindheit bekommen und ja, dann die Ermittlung sozusagen im Wohnhaus an sich und dann ja, die mysteriöse Rumi, die ja auch noch als Tatverdächtige für Rum in Frage kommt, wo wir auch noch einige spannende Szenen in der Episode zu sehen bekommen. Ja, von daher würde ich sagen, schaut euch die Episode an, hat mir gut gefallen, sich die anzugucken und ich vergebe hier eine bessere Bewertung von 4 von 5 Tiger-Leinwänden und bin gespannt, was die anderen so sagen. Ich fand den Flashback, den du ja gerade angesprochen hast, mit Shichis Kindheit, fand ich furchtbar schlecht animiert. Ich weiß nicht warum, aber nur diese Szene hat irgendwie gefühlt so fast jeder Shot von Yusaku, Yukiko und der jungen, eigentlich allen jungen Kindern, war irgendwie off-model. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie sahen die alle total komisch und schlecht animiert aus in diesem Flashback. Was ich sehr schade finde, weil dieser Flashback eigentlich sehr schön ist im Manga. Aber ja, eher so suboptimal im Anime. Schade. Wir haben ja das letzte Mal angesprochen, dass die Synchronsprecherin von Rumi in ihrem Intro-Fall so ein bisschen aus der Reihe gefallen ist, weil ihre schauspielerische Leistung irgendwie so ein bisschen sehr anders gewirkt hat im Vergleich zu anderen Synchronsprechern. Das hat sie in diesen Episoden ein bisschen abgelegt, finde ich, aber man merkt trotzdem irgendwie, dass sie anders schauspielert als die ganzen anderen Synchronsprecher oder die, wie man das von der Serie jedenfalls gewöhnt ist, zumindest. Empfand ich das immer noch weiterhin so. Die größte Frage dieser Episode ist vermutlich das Ende. Denn wir sehen am Ende noch eine Szene, die wir im Manga ja auch gesehen haben, wenn wir beim 92 reingucken, nämlich am Ende landet Rumi, wie gesagt, in den Presseschlagzeilen und Wakita und Kuroda verfolgen das. Beziehungsweise Kuroda, im Manga ist es so, dass Kuroda das explizit verfolgt. Wir sehen, er guckt auf sein Handy und da sehen wir die Schlagzeile über Rumi und er sagt auch ihren Namen. Bei Wakita ist das so, wir sehen, er liest in der Zeitung, wir sehen aber nicht genau, worüber er liest. Und er sagt auch nicht ihren Namen, er sagt nur mal wieder im Japanischen etwas Vages mit diese Person, ha, ziemlich clever und so. Wobei wir natürlich nicht wissen, um wen es sich handelt, denn Gushi Aoyama liebt es einfach, die japanische Sprache keine geschlechtsspezifischen Personalpronomen hat. Und deswegen man vollkommen ohne irgendwelchen Bezug einfach sagen kann, diese Person und das funktioniert einfach. Toll. Das Problem ist, dass es im Manga dadurch extrem vage ist und diese Art von vagen Dialog hat er ja schon in der Serie bereits öfter mal verwendet, zum Beispiel als Akai und James gesprochen haben, wo sie scheinbar über Sherry gesprochen haben, aber am Ende in Wirklichkeit meinte Akai Jin und auch bei der Busentführung, wo Akai am Ende sagt, die Zielperson ist nicht aufgetaucht, wo wir natürlich denken, sie waren auf der Jagd nach Halbara bzw. Sherry, aber in Wirklichkeit waren sie das FBI und haben Wermut gejagt. Und das haben wir hier vielleicht auch. Nur im Anime ist es jetzt so, dass sie eindeutig zeigen, dass Wakita über Rumi liest. Und da ist auch nur ein Bild von Rumi und ein paar Detective Boys, aber nicht Conan oder Halbara oder sonst jemand, sondern Rumi im Zentrum. Und der Dialog ist zwar gleich, aber trotzdem ist ja hier scheinbar eine ziemliche Festlegung erfolgt, die natürlich, wie ich es gerade angesprochen habe, schon im letzten Fall, ja, das könnte ein ziemliches Plothole ergeben, wenn vielleicht später irgendwann mal erhöht wird, worüber er in Wirklichkeit gelesen hat und worüber er in Wirklichkeit gesprochen hat. Wenn das am Ende nämlich nicht Rumi ist, hat der Anime mal wieder Mist gebaut. Wäre ja nicht das erste Mal. Und naja, ich hoffe mal, dass sie Gosho Aoyama gefragt haben, hey, worüber liest du da einfach? Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass das so eine Entscheidung ist, wo die Anime-Macher das einfach gemacht haben, weil die sich gedacht haben, ja, hier, der Kuroda liest ja auch und dann wird der andere ja wohl auch darüber lesen. Ich glaube auch eher das Letztere, also... Das ist bestimmt so und das machen wir jetzt einfach so, machen wir hier den Zoom-Shot und so. Ich befürchte auch eher das Letztere und wenn sie dann falsch jetzt einfach so angenommen haben, was ich mir auch vorstellen kann, weil wie gesagt, Rumi ist ja das Offensichtliche, was impliziert wird, aber ich habe ja gerade schon Beispiele genannt, wo es dann in der Serie anders war. Und ja. Also falls ihr nur den Anime geschaut habt, behaltet bitte das, was Lasse gesagt hat, im Hinterkopf. Das kann eventuell in Zukunft wichtig werden. Man weiß es aber nicht. Und wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, der Lasse hatte da schon auch im Forum zu der jeweiligen Episode nochmal einen Bildvergleich. Da sieht man das ganz gut, was genau gemeint ist, wenn ihr euch das jetzt nicht vorstellen habt können. Ah ja, und eine Sache noch. Sie haben natürlich sich nicht nehmen lassen bei den letzten Szenen bei Kuroda und bei Wakita. Ui, da fliegen überall Krähen rum und vor Kurodas Fenster fliegt eine Krähe und vor dem Sushi-Restaurant fliegt eine Krähe. Versteht ihr? Diese Menschen sind verdächtig. Schwarze Organisation, Krähen. Habt ihr es verstanden? Ja, Ja, haben wir. Nee, Anime-Macher, wir haben es nicht verstanden. Seid doch bitte noch, packt doch noch ein paar mehr Krähen rein. Ja, 10.000. Gibt's übrigens auch im Trailer zu sehen von Film 22. Natürlich. Krähen? Ja. Ja, da ist ein Shot von einer Krähe drin, weil Amuro ist ja Triple Face. Und der ist ja auch ein schwarzes Organisationsmitglied. Das wird hier total was mit dem Film zu tun haben, Zwinker, Zwinker. Von wegen. Gut, machen wir weiter mit den nächsten Episoden, die noch kommen. Im April ist auch wieder einiges angekündigt und da weiß auch Lasse noch ein bisschen mehr. Genau. Wir beginnen am 7. April mit Der Kuchen ist geschmolzen. Das, was früher die Magic Files waren und jetzt Teil des regulären Anime sind. Nämlich eine Pre-Story zu Film 22. Diesmal nicht am selben Tag, wie der Film rauskommt, weil der Film kommt ja an einem Freitag diesmal ins Kino und deswegen kann es nicht am Samstag dann eine Anime-Episode dazu geben. Deswegen kommt die jetzt eine Woche vorher. Was eigentlich auch insgesamt viel mehr Sinn macht, dass man die Werbe-Anime-Episode dazu nicht am Abend vom Kinostart macht, wo ja schon potenziell alle hätten reingehen können, sondern ein bisschen davor. Die Detective Boys sind im Café Poirot und Amuro hat Kuchen gebacken, doch der ist irgendwie zerstört, geschmolzen und jetzt müssen wir irgendwie rausfinden, was das ist. Boah, spannender Fall, du. Ja. wo auch jemand, da habe ich auch öfter mal gelesen, dass manche Leute sich wünschen, dass diese Art von Episoden weiterhin separat vom regulären Anime sein würden, denn sie würden mit ihrer, wie sie geschrieben sind und mit dem allgemeinen Ton mehr in diese OVA-Reihe passen, als in den regulären Anime vom Ton her. Und ja, beim Ansehen des Trailers muss ich auch sagen, ein bisschen stimmt das schon, dass das irgendwie, es fällt halt so ein bisschen aus der Reihe doch schon. Und ich finde, dass man Amuro so stark auch irgendwie mit dem Essen schon wieder bei Film 20 und den Sandwiches, ja, dass man ihn da, weil er ist ja durchaus ein ernster Charakter, aber dass man ihn da so irgendwie teilweise aufs Comedic Relief irgendwie reduziert. Er ist auch Kellner, aber gut, das kann ich verstehen, dass man nicht so viel Essen bei ihm mit reinpacken sollte. Ja. Dann am 14. und 21. April Remaster von Kuguro unter Verdacht, bei uns gelaufen als Episode 214 und 215. Falls man das in den letzten Jahren bemerkt hat, zum Filmstart kommen auch immer Remaster-Episoden, die thematisch zum Film passen. Also letztes Jahr zu Film 21 war es ja das Remaster, wo Shizuka eingeführt wurde mit Heiji. Davor zu Film 20 haben sie Black Impact remastered mit Kier. Dann zu Film 19 haben sie Kaiju Kind und der stärkste Tresor remastered. Also ihr seht schon, es hat irgendwie immer einen Bezug. Und diesmal eben Kokoro unter Verdacht, weil im Film wird er ja auch verhaftet und so weiter. Und Eri spielt eine Rolle. Daher der Bezug für den Werbeeffekt. Und dann am 28. April ein einteiliger Filler, nämlich der Schrei des wahren Täters. Ist es der Schrei von Munch? Nicht ganz. Fast. Ah, clever. Wie gesagt, der Manga geht noch nicht weiter, beziehungsweise hat jetzt noch nicht eben weitere Kapitel erhalten. Und deswegen sind wir jetzt schon relativ nah dran. Der Anime ist relativ nah dran mit diesen Episoden, die wir jetzt besprochen haben. Ich glaube, wir sind 25 Kapitel entfernt, der Anime vom Manga. Und deswegen würde ich mal vermuten, dass wir diesen Satz, diesen Monat gibt es Filler und Remaster, noch einiges Mal öfter ab jetzt sprechen werden. Toll. Wir werden abwarten, was kommt. Jetzt haben wir erstmal den Plan für den nächsten Monat und sind damit auch am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viele neue Erkenntnisse und Informationen in diesem Podcast gewonnen. Könnt uns gerne kommentieren unter diesem Podcast, wenn ihr uns im Newsblog hört. Ansonsten könnt ihr uns finden im ConnenWiki, ConnenWiki.org, ConnenForum.org, ConnenNews.org, Twitter.com/ConnenNews, Facebook.com/ConnenNews, YouTube.com/ConnenNews, Instagram.com/ConnenNews und auf iTunes sind wir als ConnenCast zu finden, da könnt ihr uns gratis abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Jo, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören.